Überraschung, Nachos und Popcorn sind zurück. Wir haben uns eine kleine Auszeit genommen, aus verschiedenen Gründen. Das echte Leben kam dazwischen, aber jetzt haben wir uns wieder aufgerafft. Wir sind ja da. Wenn ich wir sage, dann meine ich mich Tim und mit mir sind am Mikrofon. Laura, guten Tag, hallo. Und? Sebastian, moin. Hallo zusammen. Wir haben uns eine ganze Weile nicht gehört und auch gesehen haben wir uns natürlich schon mal, zumindest ich habe einige von euch gesehen. Sehen ist auch das große Stichwort unseres Podcasts. Hier wollen wir Dinge reden, die wir so gesehen haben. Ja, das war eine ziemlich lahme Überleitung, ich weiß, aber bevor wir hier gleich in die große private Plauderei wieder abdriften, Richtig. Gehen wir doch gleich ins Eingemachte. Vorher noch eine kurze Ankündigung, Tim. Der Jürgen hat uns nicht verlassen, der hat uns nur physisch verlassen. Der ist gerade in Barcelona. Der Stimmt, freut sich auch wieder mitzumachen. das sollte man durchaus erwähnen. Schöne Grüße nach Barcelona an dieser Stelle. Das Olé. war auch kein einfacher Start, wie ich lesen können auf Twitter. Da gab es so ein bisschen Probleme mit dem Flieger und dem Losfliegen Und es wollen. wurde gesungen an Bord. Ja, möchte mir nicht drüber nachdenken. Wahrscheinlich wurde auch geklatscht bei der Landung. Ich frage mich aber so, ist immer, ob Leute auch applaudieren, wenn sie in der Bushaltestelle halten und aussteigen oder so. Aber anderes Thema. Wir wollen ein bisschen darüber reden, was wir so in der letzten Zeit gesehen haben, sei es im Kino oder im Fernsehen, Netflix, Amazon Prime und Co., all diese Kanäle, die es da so gibt. Und so ein bisschen so, anstatt immer noch zu motzen, wobei das wahrscheinlich nicht ausbleiben wird, wenn wir über gemeinsame Seherfahrungen sprechen, wollen wir auch mal ein paar Empfehlungen aussprechen, Dinge, die uns gut gefallen haben. Wir machen das mal ganz klassisch. Sebastian ist der Gast. Der Gast fängt an. Was hast du denn so in letzter Zeit gesehen, so im letzten Jahr bis heute? Im Immer noch letzten nicht, Jahr bis Dr. heute. Who. Man könnte es mit in dieses Jahr werfen. Man könnte definitiv Blade Runner 2049 mit in dieses Jahr werfen. Filme, die ich beide sehr mochte. Und Filme, bei denen ich beides Male sehr skeptisch war. Gut, Laura dann nickt, fangen das wir. freut mich. Ja, dann fangen wir doch gerne mit Blade Runner an. Ich habe nämlich sehr spät erst Blade Runner 1 gesehen. Ich gehöre zu denen, die damit nicht erzogen wurden. Der aus heutiger Sicht betrachtet, und man möge es mir verzeihen, wahnsinnig langatmig ist und Ja. von der Story her wesentlich weniger zu bieten hat als die Kulisse, die er aufbaut. Sind wir uns da einig? Ja. Dystopie, Zukunftsdystopie, tolle Welt für die Zeit ausgedacht. Lustig, dass es sicher nächstes Jahr jähren würde und ich hätte gerne die ganze Technologie. Haben sie uns wieder zu viel zugetraut. Ist Blade Runner 2049 ein moderner Film oder hat er die klassische Art aufgegriffen? Beides würde ich sagen. Ich finde, er knüpft auf eine Art sehr gut an den alten Blade Runner an, obwohl ich fand, man muss den alten nicht gesehen haben. Also er steht für sich alleine, auch wenn ich es teilweise ganz schön fand. So ein paar Reminiszenzen, klar, Harrison Ford taucht dann später ja auch auf und so. Oh, hat er Aber wieder seinen Indiana Jones Auftritt? ja. Gab es einen Kühlschrank in diesem Film? Ich fand aber, er stand sehr gut für sich alleine. Eigentlich glaube ich fast, dass er besser alleine funktioniert, als wenn man versucht, ihn jetzt krampfhaft mit dem alten Blade Runner zu verknüpfen. So das Einzige, was ich wirklich stark wiederkehrend fand, war so diese visuelle Welt teilweise, die man einfach wiedererkannt hat, die ja damals, fand ich, auch sehr stilprägend war und die ich immer noch extrem großartig finde. Aber von der Story ist er ja komplett eigenständig und bedient sich ja auch so ein bisschen an diversen Elementen, die man in den letzten 10, 15 Jahren so in der Sci-Fi-Welt gesehen hat. Worum geht's denn? Hol mich mal so mit drei Sätzen rein. Oh Gott, Der also Trailer es hatte geht. gar nichts verraten an Story, deswegen frage ich so Nee, doof. der Trailer war auch ein bisschen bildgewaltiger als inhaltlich gewaltig. Es geht halt irgendwie darum, dass letzten Endes es Replikanten, also Cyborgs gibt und die ab einer gewissen Intelligenzstufe aufwärts oder Selbstständigkeitsstufe aufwärts halt nicht erwünscht sind. Und unsere Hauptfigur diese Replikanten jagt und dann finden sie irgendwie offenbar scheinbar ein von Replikanten gezeugtes Baby, was natürlich nicht funktionieren darf eigentlich technisch. beziehungsweise Hinweise auf dieses Baby und dann suchen sie dieses Baby und es entspinnt sich so eine Geschichte, dass unser Held denkt, er könnte ja vielleicht besagtes Kind von einem Replikanten und einem Menschen sein und ach naja, Verschwörungstheorien und dies und das. Okay, gut. Also es bleibt im Grunde in der gleichen Story. Nur halt, ja, dass jetzt so was Messianisches da reinkommt, dass das erste Kind gezeugt wurde. Ja, ich muss gestehen, also ich habe die gleichen Probleme wie Laura mit dem ersten Blade Runner. Ich habe den vor der zweite Teil, naja, ist ja nicht wirklich ein zweiter Teil, keine Ahnung, Sequel, wie auch man das nennen möchte, in Kinos kam, habe überlegt, ob ich mir den angucken möchte und habe nochmal versucht, den ersten Teil zu sehen. Und ich bin daran kläglich gescheitert. Also der Film sieht, es ist atemberaubend, was der visuell leistet für die Zeit, aus der er stammt. Da kann so mancher Film heute immer noch mithalten, beziehungsweise wenn ich mir vorstelle, dass genau dieser Film heutzutage alles in CGI dargestellt werden würde, wäre der, glaube ich, nicht annähernd, hätte nicht den Status, den er hat. Aber er ist so unfassbar langsam, dass ich eine halbe Stunde ausgemacht habe, also mir gesagt habe, so, nee, ich guck nicht weiter. Also ist es mir egal, welchen Status dieser Film hat. Ich ertrag das nicht. Also das ist einfach, ja, keine Ahnung. Also ich, wie gesagt, visuell holt er mich voll ab. Die Atmosphäre, die Optik, all das ist fantastisch. Aber ich weiß nicht, es gibt andere Filme, die auch langsam erzählt werden, bei denen ich nicht das Problem hatte, aber ich hatte einmal den Eindruck, da passiert einfach gar nichts in der ersten halben Stunde. Außer, dass es regnet die ganze Zeit. Es regnet und es ist dunkel. Obwohl sie so viel Licht haben. Ich glaube aber, für mich gefühlt ist es auch der erste dieser Filme, in denen es die ganze Zeit regnet. Und das mag ich ja zugegeben. Aber ich habe auch im Kontext von 2049 versucht, mir den nochmal anzugucken. Und ich glaube, ich bin beim dritten Anlauf, dann habe ich aufgegeben und bin dann halt auch kläglich gescheitert, weil es passiert einfach nichts. Es ist einfach nur auf eine Art hübsch und man denkt so, ja, und? Der dauert auch gute 2 Stunden, glaube ich, ne? Der war lange. Es gibt ja auch noch verschiedene Schnittfassungen davon. Ja. Es gibt ja wie den Director's Cut, es gibt irgendwie den Final Cut, es gibt ja wie eine Kinofassung. Und irgendeine dieser Fassungen heißt, es ist die man sehen sollte, die andere sollte man eher nicht sehen. Die eine ist wohl so diese, wie ich schon sagte, die Dumped-Down-Version für den amerikanischen Markt, wo dann immer hier Prozenten meinten, dass da jetzt irgendwie unbedingt eindeutig erklärt werden müsste, was da Sache ist. Und die andere ist dann eher die Version, wo man dann auch den Zuschauer noch selber ein bisschen denken lässt, so mal ganz platt ausgesprochen. Ja, gut. Also allgemein Fazit, der Film hat unterhalten, der neue. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Ich hatte vorher ein bisschen Schiss, dass er lang wird. Also auch mit dem alten im Hinterkopf. Finde aber die Längen, die er möglicherweise in der Story hat, da auch wieder durch Musik und visuelle Ästhetik sehr gut überspielt. Also es gibt dann so Szenen, wo man sich halt irgendwie eine Minute mal nur mit Gucken beschäftigt, aber das funktioniert, finde ich, ganz gut. Also ich habe den tatsächlich sehr großartig im Kino gefunden, habe den inzwischen auch nochmal von Scheibe geguckt und fand ihn immer noch gut. Von daher, ich war glücklich. Und Ryan Gosling, ist der inzwischen ein Schauspieler? Ach ja. Frage aus Gründen, weil er ist bisher keiner gewesen in meinen Augen. Es fällt nicht negativ auf. Dann nehmen wir das als positivstes Feedback, was wir zu Ryan Gosling ich geben kann. Ja, gut. Blade Runner, dann gucke ich mir ihn mal an. So, S, hast du auch S gesehen, Tim? Ich habe S nicht gesehen, nein. Ich habe damals diesen alte Fernsehfassung gesehen, die auch mehrmals gesehen. Jetzt nicht mehr in den letzten 10, 15 Jahren oder so, aber die ist halt so ein klassisches 90er-Jahre-Ding und sie hat seine Stärken, hat seine Schwächen. Tim Curry ist irgendwie sehr, sehr großartig, wie ich finde. Und es reizt mich einfach nicht mehr so sehr. Ich habe eine Phase gehabt in meiner Jugend, wo ich sehr viel Stephen King gelesen habe und auch S war so eine Leseerfahrung. Musste das Buch irgendwie Montag abgeben, hatte so ein Drittel gelesen und habe dann von Sonntagnachmittag angefangen zu lesen bis Sonntag irgendwie früh morgens irgendwann in einen Rutsch irgendwie so 700 Seiten oder so von den Tausenden, was man das hat, keine Ahnung. Aber der Film hat mich einfach jetzt nicht wirklich einfach gereizt. So, ich weiß nicht, hat mir jetzt nicht wie hab mich jetzt nicht weitergebracht, den Film zu gucken. Aber Sebastian hat ihn gesehen. Ja, ich habe ihn gesehen, weil ich das Buch sehr liebe und den alten Film tatsächlich nicht so gut fand. Oh, oh. Trotz Tim Curry, aber irgendwie fand ich den schon in den, ich glaube, es waren noch die 80er oder ich muss den in den 90ern irgendwann gesehen haben. Ich fand ihn da schon sehr 80er und das meine ich nicht als Kompliment. Von daher habe ich mich dann doch relativ neugierig in den neuen gesetzt, auch wenn ich ein bisschen Sorge hatte, dass der total scheiße wird, weil Buchverfilmungen immer scheiße werden. Ein Spruch, euer Ehren. Ja, aber ist ein anderes Thema. Genau, das ist meine eigene Sendung. Angst davor habe. Es ist nicht so, aber ja, ich war auch da. Ich bin weich im Alter, habe ich das Gefühl. Ich habe den irgendwie geguckt und gedacht, so ja, du musst dich ein bisschen vom Buch lösen und es ist halt ein Film und kein Buch und anderes Medium, andere Qualitäten, wirkt anders. Und plötzlich fand ich ihn schon wieder ganz gut. Also ich war zufrieden. Im Buch ist es ja alles sehr verwoben, diese Geschichte der Kids, die dann irgendwie ein paar und 20 Jahre später als Erwachsene wieder zusammenkommen. Und der Film nimmt es halt komplett auseinander. Das heißt, wir sehen ja in dem Film auch nur die Geschichte der Kinder. Aber fast bis zum Ende erzählt. Und ich nehme jetzt einfach mal an, dass der dann doch noch kommende zweite Teil, der aber als der Film in die Kinos kam, wohl noch nicht offiziell geplant war, dann wahrscheinlich da einfach 28 Jahre später oder so wieder ansetzt. Von daher hat funktioniert. Ist nicht ganz das Buch. Es fehlen eine ganze Reihe von Aspekten aus dem Buch, die man einfach, glaube ich, auch nicht so nacherzählen kann, wenn man nicht einen einzelnen 7 Stunden langen Film drehen will. Und ich fühlte mich so ein bisschen an Stranger Things erinnert. Natürlich auch wegen dieses Settings mit den irgendwie 10-, 12-jährigen Kids und so ein bisschen Grusel und weiß ich nicht, Coming-of-Age-Parallel. Aber durchaus auch im Positiven, weil ich irgendwie fand, dass die Kids in S auch wieder sehr gut gecastet waren, sehr schön gespielt haben. Wenn man so ein bisschen Grusel mag, ruhig mal angucken. Ist er wirklich richtig gruselig, weil ich bin Schisserin. Und ich habe den Trailer gesehen und tatsächlich wollte ich mir heute unter Umständen diesen Film angucken. Habe bei Amazon am fröhlichen, sonnigen Vormittag den Trailer angemacht und habe den schon abgebrochen, weil er mir zu gruselig war. Dann würde ich eher auf dein Bauchgefühl und das Empfinden beim Trailer hören als auf mich. Ich bin da ein furchtbarer Ratgeber. Es gibt irgendwie unfassbare Mengen an Erlebnissen, wo übermittelt ist, dass man mich fragte, können wir den gucken? Und ich so, ja, der ist harmlos, da passiert nichts. Sowas wie Seven oder Fight Club oder weiß ich nicht. Oh je. Und dann nach einer Stunde erstmal angepöbelt wurde, dass die Filme ja dann doch brutal waren oder gruselig oder irgendwas. Ja, die 2-3 Szenen hatte ich jetzt nicht so auf der Pfanne, aber es geht ja eher ums Gesamtgefühl. Nein! Also man erschreckt sich in S zwischendurch ein paar Mal, wenn man dafür anfälliger ist. Das gehört ja dazu. Gut, dann, wenn es das nächste Mal die Sonne scheint, dann gucke ich den vielleicht. macht es Sinn, dass Bill Skarsgård für die Rolle gelobt wurde oder hätte das auch einen Stuhl spielen können, weil Pennywise halt Pennywise ist? Das ist jetzt so ein bisschen unfairer Kosmos, den du da aufmachst. Ich glaube, ein Stuhl hätte das nicht ganz so gut hingekriegt. Der kann sich nicht bewegen, muss also Rollen haben. Ja, ein Bürostuhl zum Beispiel. So. Ich glaube tatsächlich aber auch, dass Bill Skarsgård schon besser gespielt hat, beziehungsweise schon Rollen hatte, wo er mehr reinbringen konnte, weil durch diese CGI, Kosmetik, Make-up, Maskenummer, finde ich, kommt wenig von ihm raus. Es ist, finde ich, zumindest schwer zu beurteilen, ob das dann wirklich schauspielerisches Können ist oder CGI oder was auch immer. Das meine ich, genau. Okay, kein Oscar. Wahrscheinlich nicht. Ist er denn nominiert? Wahrscheinlich nicht. Das würde mich wundern. Gut. Tim, was sind deine Highlights gewesen in letzter Zeit? Bleiben wir aber beim Kino. Ein Film, den ich letztes Jahr im Kino gesehen habe, der mich nachhaltig begleitet hat, aufgrund der Wucht, die dieser Film hat, die er, wie ich finde, wahrscheinlich auch nur im Kino transportieren kann, ist Dunkirk, also Dünkirchen, der neueste, der letzte Christopher Nolan-Film. Laura kippt vom Sofa. Laura hat über 2 Biere lang in einer Stammkneipe Hasstiraden über diesen Film losgelassen. Ach was. Ui. Ja. Aber erzähl bitte weiter. Ich fand einfach, mir ging's so, ich kam halt aus dem Kino raus und ich habe noch nie einen Film gesehen, an den ich mich erinnern kann, der so laut gewesen ist im Kino. Es war ständig irgendwas los, der hatte eine enorme Soundkulisse. Ich fand die Art und Weise, wie diese verschiedenen Erzählebenen miteinander verwoben sind. Der Film war so geschnitten, man wusste immer eigentlich genau oder ziemlich schnell, wann was gerade passiert. Zwischendurch gab es immer Einblendungen, irgendwie noch 3 Stunden, noch 5 Stunden, was auch immer. Aber die hätte es vielleicht gar nicht so unbedingt nötig gehabt. Also eher dann diese zeitliche Einordnung als örtliche Einordnung, wo sie sich gerade befinden zwischen der englischen und der, was ist das hier, die holländische Küste. Oh, ist das Holland? Ich glaube ja, ne? Niederlande? Dünkirchen? Frankreich? Müsste Belgien? Frankreich sein, oder? Okay, das ist ein ganz peinlicher Moment, aber gut. Also der europäischen Festlandküste. Ich habe in einem Video-Review zu dem Film gehört, jemand sagte den schönen Satz, also er kennt keinen Kriegsfilm, oder zumindest keinen Weltkriegsfilm, in dem der größte Feind eigentlich nicht die Deutschen sind, sondern das Wasser. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr richtige Aussage. Denn eigentlich sehr viel Kampf in diesem Film ist halt gegen das Wasser und nicht unbedingt zwangsläufig gegen die Deutschen, die ja eigentlich nur am Rande auftauchen. Der Film hat mit sich auch seine kleinen Schwächen. Also mal wieder Tom Hardy mit einer Maske vorm Gesicht, teilweise schwer zu verstehen. Ich versuche zu erinnern, wer das war. Ja. Also nach Bane in Batman zum zweiten Mal in Nolan-Film, in dem Tom Hardy größtenteils des Filmes eigentlich nur mit verdeckten Gesicht zu sehen ist und das vor sich hin murmelt. Das ist besser so, sagst du? Findest du den nicht schön anzusehen? Ich fang gleich an. Okay. Mach in Ruhe. Okay. Und es ist dafür, dass es ein Kriegsfilm ist, ist gibt, glaube ich, nur maximal 2 Szenen, in denen Blut zu sehen ist. Was halt auch dafür spricht, dass eigentlich die Kriegshandlung als solche eher am Rande ein Thema sind. Und weiß nicht, ich kam halt raus aus dem Kino und ich habe eine Weile gebraucht, erstmal also alles zu verarbeiten. Der Film hat mich einfach niemand sehr, sehr berührt. Also wie gesagt, hauptsächlich die Lautstärke fand ich halt enorm und die Art und Weise, wie der Film geschnitten ist. Und ich kam halt raus und dachte, okay, wer schafft einen Film so zu schneiden, dass man eigentlich immer weiß, verschiedene Erzählstrukturen, was gerade wo, wie passiert, das ist aller Ehren wert. Ich fand den auch sehr intensiv und sehr, ja, berührend fast schon. Also was Tim sagt, irgendwie, man kam raus und es war so, uff, erstmal verarbeiten. Aber Laura guckt wirklich. Als Film betrachtet gebe ich euch jeden immer recht. Ich finde nur, dass der Film den Begebenheiten nicht gerecht wird. Dafür das wird ist ja auch, mein Problem. Dafür wird er ja auch ganz stark kritisiert. Genau. Also die Anzahl der Soldaten, dass die Anzahl der Soldaten zum Beispiel so einfach nur ein Bruchteil dessen ist, wie viele so wirklich vorhanden gewesen sind. Dass die Soldaten da auch nur eigentlich bedingt einer Bedrohung ausgesetzt gewesen sind, in Anführungszeichen, weil man sie hat halt ziehen lassen halt auch. Klar, aber das ist aber nur so ein nebensächliches Thema, würde ich sagen. Nee, für mich ist das Hauptthema, wenn sich jemand als erstes traut, das Ding in der Form zu verfilmen, dann ist das für mich das eigentlich die größte Frage dahinter, nach der Unterhaltung, vor der Unterhaltung, Entschuldigung, und ob der Film was mit mir macht, wird der Film dem gerecht, was passiert ist? Und wird es dem gerecht, wie es heute noch tief verankert ist, im Wissen zum britischen Alltag letztendlich, was auch den damals mehr oder weniger Scheidepunkt angeht. Das habe ich alles nicht gesehen, weil wir letztendlich nur der einen Truppe Jungs folgen, die natürlich als stilistisches Element genutzt wurde, damit man 5 Gesichter hat oder so insgesamt, Klar. Denen man dann dadurch folgen kann. Was mich aber besonders geärgert hat daran, war nicht nur dieses, okay, die kommen durch und das ist jetzt unser Pass pro Toto irgendwie für alle Soldaten da. Geärgert hat mich dieses Heldending, dieses fürchterliche Heldending mit Tom Hardy. Ich kam jetzt die ganze Zeit nicht mal mehr darauf, wer das war in diesem Flieger, weil tatsächlich einfach die Hälfte des Films sieht man ihn nicht, weil er Mütze und halt diese Abdeckung da als Kampfpilot hat. Du weißt genau, was passiert. Du weißt im Moment, wo die ihre ersten Schüsse ablassen von ihren Flugzeugen, weißt du, wie das Ding ausgehen wird, dass der am Ende irgendwo dann in fremde Gebiete notlanden muss. Also das war alles, die Geschichte hat sich von alleine erzählt. Ich habe so eine große Schwäche für Kenneth Branagh. Ich bin die in Gedanken hier ein Poster von dem hängen hat. Wie der Typ aber da oben auf seiner Brücke stand und sagte, ich bleibe hier. Das machst du nicht mehr. So funktionieren solche Filme für mich nicht mehr. Und deswegen muss ich sagen, hat er mich wirklich tatsächlich geärgert, weil er die Tragweite nicht gegeben hat von dem, was da passiert ist. Der hat einen guten Actionfilm gemacht, aber wie ich finde, dann halt zulasten dessen, was wirklich passiert ist in den Kirchen. Lauras Meinung. Kann man sehen, wie man möchte. Ja, nee, ja. Total gerechtfertigt. Das ist ja auch einer der größten Kritikpunkte, was ich eben schon sagte. Das, also man da durchaus dieser klassische Fall von künstlerische Freiheiten, Umgang mit dem Thema. Und ja, ein paar Sachen sind sehr typische Elemente in der Filmmacherei. Ne? Also, Klischees würde man auch sagen, oder Stereotype. Ja. So, das kann ich verstehen. Das kann auch verstehen, wenn einem das vielleicht ein bisschen das Filmvergnügen vergrätzt. Aber was ich auch noch erwähnen wollte, das habe ich eben vergessen zu sagen, ist, zusätzlich diesem Gefühl von, der Film war einfach enorm laut und intensiv. Ich habe auch als der Abspann lief, gemerkt, wie angespannt ich die ganze Zeit gewesen bin. Also ich saß ganz wirklich mit angespannten Muskeln im Kino so. Und weil einfach wahrscheinlich auch, weil es so laut war und weil da diese Kulisse gewesen ist und auch die Art und Weise, wie dann die Flugzeuge, die da über den Strand fliegen und auf die Soldaten schießen, wie das alles inszeniert worden ist, das war schon sehr, sehr gut gemacht. Das war also eine ähnliche Intensivität wie der Beginn von Saving Private Ryan. Also ja, auch wenn natürlich die eine ganz andere Nummer ist. Bleibt für mich der vielleicht beste Film über den Zweiten Weltkrieg. Saving Private Ryan? Ja. Der hat einen starken Anfang und bricht danach vollkommen ab. Danach finde ich ihn total unbedeutend. Es tut mir echt leid. Dann guck lieber Band of Brothers. Band of Brothers ist da viel, viel besser, diese Geschichte zu erzählen. Das ist Tims Meinung. Und die respektieren wir. Aber wir wollen eigentlich gar nicht so viel motzen. Wir wollen noch Dinge empfehlen. Nein, das bleibt mir nicht aus, dass man mal konträrer Meinung ist. Das ist ja. Nee, völlig, völlig in Ordnung. Wir sehen, dass wir beide keine Kriegsfilme zusammen gucken sollten. Wahrscheinlich. Weil wir ganz offensichtlich einen ganz anderen Geschmack haben. Ja, wobei meine beiden Lieblings, wenn man bei so einem Thema von Lieblingsfilmen reden kann. Nee, schwierig, ja. Ja, aber die beiden Filme, die ich da tatsächlich am besten finde, sind zum einen Dr. Strangelove, Dr. Seltsam, ist mein absoluter Lieblingsfilm. Also einfach die Huspe zu haben, einen Film über einen atomaren Krieg zu machen oder die Drohung eines atomaren Krieges als eine bitterböse Satire musst du erstmal haben. Mhm. Und das hat Stanley Kubrick einfach fantastisch gemacht. Also plus Peter Sellers in diesen dreifachen Rollen. Ein ganz, ganz großartiger Film. Und das andere ist ein Film, der eher ein bisschen unbekannter ist. Das ist Johnny zieht in den Krieg, auf Englisch Johnny Got His Gun. Das ist eine Verfilmung von, vergessen wir seinen Vornamen, Trumbo, das ist der gute Mann mit Nachnamen, der einfach nur bitter, böse, tragisch ist. Das ist quasi, wie man das Video von One kennt, von Metallica, da sind Filmausschnitte drin zu sehen, neben so Live-Aufnahmen, wie die Band spielt, und das sind Filmausschnitte aus diesem Film. Und der ist so retrospektivisch erzählt, geht von einem Soldaten, der halt aussieht im Ersten Weltkrieg, und weil er denkt, er hat für die richtige Sache kämpft, er wird von einem Mörserschlag getroffen und sitzt dann im Krankenhaus und ist eigentlich nur noch ein vor sich hin vegetierendes menschliches Etwas. Und mehr soll man über diesen Film nicht wissen, der ist einfach zutiefst berührend und zeigt einem auf eine sehr, sehr brutale Art und Weise, was die hässlichen Folgen eines Krieges sind, wenn man sich dessen nicht eh schon bewusst ist. Okay. Gut, aber du hattest doch ein anderes Highlight. Du sagtest Dunkirk und? Danke, und ich war sehr positiv überrascht von Wonder Woman. Oh. Erzähl. Ich hab's nicht gesehen. Achso, okay, ich dachte, kommt gleich wieder der große, nächste große Protest von dir. Nee, ich bin neugierig. Wir sind uns bei Comics nämlich immer einig. Ja, also ich bin da mit sehr großer Vorsicht in diesen Film gegangen. Ich würde sagen, wenn es einen Film gibt, den ich hasse, und ich gebe den Wort nicht so einfach um, ist das Batman vs. Superman. Das ist nämlich ein Verbrechen, was man an diesen beiden Charakteren angetan hat. Und ich, als ich damals aus Batman vs. Superman gegangen bin, war ich voller Verachtung für Zack Snyder und für alle, die verantwortlich waren, dass Zack Snyder diesen Film macht und geschrieben hat. Fand aber auch da schon dieser kurze Auftritt von Wonder Woman durchaus so als ein kleines, minimales Highlight. Und ich fand auch Ben Affleck als Batman nicht so schlimm, wie das vielleicht zu fürchten gewesen ist. Der Film war aber einfach ganz furchtbar schlecht geschrieben und so weiter und so fort. Zumindest bin ich mit etwas Vorsicht dann in den nächsten DC-Film gegangen, nämlich Wonder Woman, und ich war positiv überrascht. Ein wirklich gut gemachte Comic-Verfilmung, die sehr respektvoll mit dieser Person und dieser Rolle Wonder Woman umgeht, Diana und mit den Amazonen, der Film hat Humor, er hat Herz, ohne dabei irgendwie kitschig zu sein oder in Klischees abzuweichen. Im Gegenteil, er schafft es teilweise sogar, diese Klischees ins Gegenteil umzudrehen, ohne dass auch das irgendwie gewollt aussieht. Gewollt ist falscher Ausdruck, aber das ist halt einfach, das ist wie halt auf die Nase gedrückt halt ist. Und der Film hat die gleichen Schwächen, die wie alle Filme oder fast alle Filme haben aus diesem ganzen Genre, was den Schlussakt angeht, was den Endkampf sozusagen angeht, das ist dann immer noch so ein einziges CGI-Rumgemülle, was irgendwie kein Mensch braucht, und aber was die Studios irgendwie nicht schaffen, wie loszuwerden. Das ist aber wirklich nur ein kleiner Wermutstropfen. Das war sehr viel Spaß gemacht. Das Theme von Diana, von Wonder Woman, ist auch ganz hervorragend. Insgesamt fand ich die Musik ein bisschen zu viel in diesem Film, wo alle anderen davon sehr, sehr begeistert sind, aber der Film hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es lohnt sich sehr, den anzugucken. Das klingt sehr, sehr gut. Ich habe mich nämlich nie getraut. Ich mach es. Gut, weil ich habe mich alleine schon nicht getraut, weil ich glaube, dass es mir schwer fallen würde, im Jahr 2018 eine weibliche Superheldin in so einem Kostüm zu sehen. Ja, das spricht was Spannendes an. Es gab ja letztes Jahr auch noch Justice League, den ich auch gesehen habe, ja, der nicht so schlimm ist, wie ich befürchtet habe, aber ansonsten vollkommen belanglos. Mhm. Und eigentlich ist das Schlimmste, was man mit dem Film sagen kann, ist eigentlich, dass er belanglos ist. Mhm. Und Wonder Woman ist ja von Patty Jenkins, so heißt sie, gedreht. Also da spricht da auch noch eine Frau, die da in der Regie war, und was auch eine gute und richtige Entscheidung war, wie ich finde. Und Justice League war dann wieder Zack Snyder, beziehungsweise der musste das Projekt dann abbrechen aufgrund von tragischen Vorfällen in seiner Familie, dass da Joss Whedon ein paar Sachen übernommen hat. Da gibt es ein paar Szenen, die neu gedreht wurden, und wenn man ein bisschen Joss Whedon kennt, dann kann man auch ein bisschen erkennen, welche Szenen das sind. Hat den Film nicht großartig gerettet. Und was halt auffällt, ist das Erste, es gibt halt auch Szenen, die wieder auf dieser Insel von den Amazonen spielen. Und die Amazonen haben eine ganz andere Rüstung und Kostümierung an, wie in Wonder Woman. Und ihr dürft mal raten, wo es sexier aussieht. Ja, genau. Na? Also ich hatte bei Wonder Woman Angst, hätte aber viel mehr Angst haben sollen vor Justice League. Ja. Ich glaube auch, Wonder Woman ist tatsächlich sehr gut gelungen. Ich habe den auch gesehen, und es wirkt jetzt nicht so platt, wie man es hätte machen können. Eigentlich finde ich das auch mit den Kostümen oder mit dem Kostümdesign recht gut gelöst, wenn man sich irgendwie noch an den Comic annähern will. Ja. Das ist alles sehr zurückhaltend, sage ich mal. Und irgendwie spätestens, als sie dann unter Menschen kommt und sich da dann irgendwie versucht, praktische Klamotten irgendwie 1942 oder wann es spielt, rauszusuchen, wird's halt tatsächlich relativ entertainig gelöst. Mhm. Ich fand das teilweise echt sehr sweet gemacht, und nun kenne ich die Comics nicht, aber ich war mit dem Film doch alles in allem sehr zufrieden. Ja, cool. Nee, dann kann ich das ja mal machen. Das, bei Captain America ist ja auch der Fall gewesen, dass sie ein sehr, sehr altes Kostüm, sehr, sehr altmodisches Kostüm irgendwie im Laufe der Reihe so pimpen mussten, dass es halt auf die 2010er passt. Und dann ist es bei Wonder Woman wahrscheinlich auch der gleiche Fall, dass es nach und nach jetzt ein Update kriegt, so dass es dann aus diesem Röckchen und Korsett rauskommt mehr. Gut, nee, guter Tipp, weil dann gucke ich mir ihn mal an. Ich hatte da ein bisschen Bammel vor. Nee, also Wonder Woman, Dunkirk und Logan, das waren so meine drei großen Highlights letztes Jahr. Also Star Wars natürlich noch, aber über Logan hatten wir ja schon in aller Ausführlichkeit gesprochen. Und aber geweint. Und ja, das hat euch denn noch so bewegt, erfreut? Ja, mich hat Thor ja sehr unterhalten. Dich ja wohl nicht ganz so, ne? Der Thor 3 ist, um vielleicht auch ein paar deiner Argumente schon vorwegzunehmen, Tim, natürlich eine komplett andere Erzählart. Der bedient was völlig anderes als die Filme davor. Und da konnte ich mich an dem Samstagmorgen, 11.45 Uhr war ich im Kino, mit einer großen Popcorn und meinem Bruder. Und wir haben so unfassbar viel Spaß gehabt mit dem Klamauk, den die gemacht haben, der mit diesen wahnsinnig bunten, aufregenden Bildern, die geschaffen haben, direkten Zitaten aus den Comics zum Teil in der Bildsprache, das hat mich völlig bekommen. Ich kann verstehen, wenn man es nicht mag, weil es eben eine andere Erzählschleife ist, als es bisher gegeben war, auch von der Story her nicht so viel dabei war. Aber ich fand es wahnsinnig unterhaltsam. Okay, um kurz zu erklären, worauf Laura anspielt. Wir haben halt in der Vorbesprechung kurz darüber geschnackt, worüber wir reden wollen. Und ich habe nebenbei auch irgendwie halt Tor 3 erwähnt. Und Laura war voll begeistert davon. Und ich sagte, ja, nur so toll fand ich ihn halt nicht. Also, ich fange mal andersrum an. Ich fand ihn besser als den zweiten Teil. Was, glaube ich, nicht besonders schwer ist. Den zweiten Teil fand ich echt nicht gelungen. Ich habe jetzt auch den kleinen Hammer zu Weihnachten geschenkt bekommen. Also ich bin Fan, deswegen kannst du von mir da jetzt keinen Tor 2 war schlecht erwarten. Nee, ja, ich fand den zweiten Teil echt nicht gut. So, und ich fand den dritten Teil durchaus schon besser. Ich habe auch kein Problem damit, wenn sie sagen, dass sie das Ganze ein bisschen leichter machen wollen und humoristischer machen wollen. Es gab auch ein paar Szenen, die mir echt gefallen haben. Ich habe durchaus auch ein paar Mal schmunzeln müssen. Ich fand auch die Geschichte, die sie erzählen wollen, durchaus irgendwie interessant. Aber es war halt überhaupt nicht mein Humor, zum größten Teil. Mhm. Und dann, ja, was willst du machen, wenn der Humor nur Humor den nicht abholt? Das ist von dem, wie heißt der gute Mensch? Irgendwie Waikiki, irgendwie sonst irgendwas? Ich hab vergessen den Namen auch. Der ist Neuseeländer. Ist ja unter anderem auch verantwortlich für Flight of the Conchords, so eine neuseeländische Musical-Serie. Er hat auch einen Film gemacht, wo ich mir vergessen habe, wie der heißt. Da geht's um Vampire, die in einer WG zusammen wohnen. Den habe ich letztes Jahr im Rahmen des Horror-Oktober gesehen. Mhm. Und das ist quasi nur so eine Pseudo, also ist als auf Dokumentation gemachter Film, der eine Filmcrew begleitet, eine Gruppe Vampire, die jetzt in einer WG zusammenlebt und aus verschiedenen Zeitaltern stammt und auch verschiedene Arten von Vampiren quasi verkörpert. Und während ich das Konzept einfach ganz großartig finde, war es auch da schon mal ein Problem. Der Humor hat mich null abgeholt. Es gab eine einzige gute Szene in dem Film, wo ich mich echt sehr, sehr beömmelt habe. Und das ist, als sie in einem Park auf ein paar Männer treffen und die sind halt Werwölfe. Und das ist wirklich eine saukomische Szene, wie ich finde. Aber ja, das hat der ähnliche Humor, taucht halt auch im Tor auf. Und ist nicht meine Art von Humor. Und das Zweite, was mich ein bisschen auch gestört hat, ist, Tor 3 hat halt teilweise auch wieder so ein 80er Retro-Look und Feel. Und das wird mir gerade alles viel zu viel. Also Stranger Things hat damit angefangen, es war erfolgreich und alle müssen das nachmachen. Und das stört mich gerade wahnsinnig. Ich komme da nicht mehr mit klar. Das ist mir zu viel. Das ist für mich zu viel Kalkül. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch einfach von Comics her mehr in die Zeit gehört, ob sie sich dadurch auch aus sich selbst nähern irgendwie. Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Marvel sich ein Beispiel an Stranger Things nimmt und danach den dritten Teil produziert. ich hatte bei Thor auch den Eindruck, genau, dass es eher so ein, es war mehr Comic wieder, ne? Ich fand irgendwie im Vergleich zu dem, was sie in den letzten 10 Jahren oder so im Marvel Cinematic Universe gemacht haben, war das eher klassische Comic-Verfilmung. Ich hatte im Kino das Problem, dass ich mich eine Viertelstunde geärgert habe, weil ich mich null abgeholt gefühlt habe. Weil ich irgendwie dachte, der hat nichts mit der Saga, die sie bisher erzählt haben, zu tun. Und dann irgendwann gedacht habe, scheiß drauf, eigentlich ist der Film ganz cool. Und so als alleinstehender Film begriffen hatte ich dann plötzlich Spaß. Also es ist ein bisschen trashig, aber ich fand es auf eine Art extrem sweet gemacht und halt auch sehr selbstironisch. Ja, was ich an dieser Stelle einwerfen möchte, ist, ich habe gerade gestern ein Video gesehen. Es gibt eine Video-Rezensions-Interpretationsreihe auf YouTube von einem Menschen, der heißt Leon Thomas und der hat eine Reihe, nennt sich Renegade Cut. Und er setzt sich ganz viel mit Themen in Filmen auseinander. Und einer seiner jüngeren Videos, da geht es um das Thema Kolonialismus in Thor. Und das ist sehr, sehr interessant und das möchte ich an dieser Stelle mal sehr empfehlen, denn auch für euch beide, euch das mal anzuschauen. Ich glaube nicht, dass viele von diesen Themen, die er dort aufgreift, die in diesem Film drinstecken, dass es bewusste Thematiken sind, aber wie ich das aber häufig denke bei Filmemachereien, auch bei Buchinterpretationen, dass da mal ein Thema drin reingesehen wird, oder reingelesen wird, als tatsächlich vielleicht beabsichtigt wird, wobei sich dann auch überstreiten kann, wo das der Fall ist und wo das nicht der Fall ist. Vieles fließt bei sowas ja auch sehr sehr unbewusst vielleicht mit ein. Aber das ist sehr, sehr interessant. So, also die Quintessenz ist am Ende ist ja dann quasi, naja, es wird jetzt ins Spoiler-Territorium gehen. Machen wir mal nicht. Wie gesagt, ich fand ihn nicht schlecht. So richtig gut fand ich ihn auch nicht. Das lag aber primär daran, dass der Humor mich eigentlich größtenteils nicht abgeholt hat. Also. Ja. Das ist ein persönliches Problem. Ja, die müssen ja auch langsam. Ich habe gestern, war es gestern? Ja, den Trailer für den neuen Avengers gesehen. Mhm. Infinity War. Punkt 1, ich habe keine Ahnung mehr, wo welcher Stein gerade rumfliegt. Ich bin völlig raus, wer welchen Stein hat. Und darum geht es jetzt leider. Das heißt, da muss man nochmal seine Hausaufgaben machen und muss gucken, wieso jetzt ein Bösewicht die Infinity-Steine irgendwie zusammensammelt und was der damit anfangen möchte. Habt ihr das noch im Blick, welcher Stein gerade wo ist? Spätestens seit dem zweiten Galaxy-Dingens nicht mehr, Galactic Guardians. Ja, also keine Chance. Das ist Tatsache, man sieht nur im Trailer, dass Loki mal wieder einen Tesseract hat. So eine Überraschung. Der ist ja auch immer der Einzige, der den einfach so anfassen kann. Ja, das könnte ja sogar aus dem dritten Tor stammen. Da rennt er doch am Ende irgendwie dran rum. Ja, das ist, aber da haben wir wenigstens eine direkte Brücke. Aber alle anderen, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, also der Trailer war ziemlich gut, muss ich sagen. Da habe ich andere Avengers-Trailer gesehen und die mich weniger abgeholt haben sofort. Bin ich mal gespannt, wie die das hinkriegen. Black Panther ist ja noch dazwischen gewesen. Ihr beiden habt ihr noch nicht gesehen, ne? Nein, ich wollte mir, wenn ich es schaffe, nächste Woche angucken. Du, wenn du den mal ganz in Ruhe in einem schlechten Stream auf einem Laptop siehst, dann ist das auch in Ordnung. da würde ich jetzt kein Geld für ausgeben. Nein, das würde ich jetzt so auch nicht sagen. Weil dafür machen wir natürlich keine Werbung. Ist. Geht ins Kino, guckt sie da an, kauft DVDs, immer Blu-rays. Und nutzt, immer legal dafür bezahlen. Nutzt legale Streaming-Services. Immer. Am Morgen habe ich kurz mit meinem Papa geredet und der sagte, nö, viel Spaß beim Film. Wann war mal ein Marvel-Film schlechter als gut? Entweder waren die gut oder sehr gut. Und ich dachte, hey, das ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung des ganzen Dings. Und dann kam Black Panther. Mein Gott, war der langweilig. Herrgott im Himmel. Ich meine, sie haben es vielleicht schon nicht gut genug geschafft in Civil War, wird Black Panther ja das erste Mal vorgestellt. Ja. Da haben sie es vielleicht schon nicht so besonders gut hingekriegt, den ganzen Charakter einzuführen. So, der blieb da schon relativ belanglos, war ein schönes Wort von dir eben. Ich fand den auch in Civil War schon so, ja okay, der ist dann wohl auch mit dabei. da war schon kein Kabum dahinter. Und dann hat er seinen eigenen Film gekriegt und ich habe mich darauf gefreut, dass der Charakter endlich einen Kabum kriegt. Nein, es ist völlig egal. Es ist mir wirklich, auch nach dem Film, völlig egal. Denken wir an die ersten großen Filme der einzelnen Charaktere der Avengers. Ja. Iron Man, müssen wir nicht drüber reden. Fantastische erste drei Filme gewesen. Der erste Thor, super. Der erste Captain America, vielleicht der beste von allen, weil er diesen ganzen geschichtlichen Bezug hat. Da haben die jeweils Dinger hingeschmissen, die richtig Bock darauf gemacht haben, dass man sich lange Zeit auch in der Zukunft mit diesem einen Charakter beschäftigen wird. Und dann kam Black Panther. Das mag alles eine Geschmackssache sein. Ich fand, dass es zu überdreht bunt war. Ich würde mich freuen, wenn jemand, der sich wesentlich besser mit der afrikanischen Kultur auskennt, als ich es tue, nochmal einen Input gibt, ob das wirklich alles so passt, wie sie es gezeigt haben. Weil mir kam das zu überdreht vor, zu hauruck. Alles musste irgendwie noch einen Ethno-Stil haben, was zum Teil wirklich schon daneben wirkte. Das war das in einem super Hightech-Labor muss dann aber auf jeden Fall irgendwo noch ein Ethno-Druck rumliegen, weil sonst können wir es nicht verkaufen als Black Panther. Mir war es zu viel. Und die Charaktere werden nicht gut, wunderbar besetzt, muss man schon sagen. Also ich weiß nicht, wie heißt denn Oscar-Preisträgerin 12 Years a Slave? Lupita Nyong'o? Ja, genau, super, ich liebe diese Frau, ja, die kann ja für mich alles machen, ne? Die kann eine Lampe spielen, ich finde die super, Oscar-würdig. völlig verschlissen in dieser Rolle der Ex-Freundin oder vielleicht doch Freundin des Black Panthers. Dazu die Michonne aus Walking Dead spielt die oberste Generälin, die aber immer nur General angesprochen wird, womit ich also auch noch ein leicht sexistisches Problem hatte, dass es keinen weiblichen Rang für sie gab, sondern sie immer nur der General hieß. Das ist auch die Entscheidung der deutschen Synchro, oder? Ja, ich weiß nicht. Denn ich glaube, dass die deutsche Synchro... Im Englischen ist es ja nur General, das ist ja geschlechtsneutral. Ich glaube, dass es dass die deutsche Version eines der Hauptprobleme auch generell war, weil sie versucht haben, Dialekt, afrikanischen Dialekt, der wahrscheinlich im Original war, auf die deutsche Sprache zu übernehmen. Oh, ja, das... Ganz das... genau. Weswegen du einfach einen nicht gerade intellektuell klingenden Kauderwelsch die ganze Zeit hattest, damit die sich unterscheiden. Und das mag ein völlig authentischer Dialekt gewesen sein im Original, der auch erkennbar war. Dagegen hatten sie dann einen Amerikaner, der natürlich direkt nur noch mit was geht sprechen musste, um amerikanisch zu wirken. Oh. Es war wirklich grausam. Und dazu einfach die große Chance verpasst, dass die ein ganzes Gesellschaftsmodell dieses Staates Wakanda, der sich ja bewusst abschirmt von der Welt, weil er über das Mineral oder dieses Metall verfügt, das besondere Energiequelle hergibt, dadurch, die sehr früh in einer vorkolonialisierten Zeit waren, die schon auf einem technischen Stand, der überhaupt nicht vergleichbar war mit dem Rest der Welt. Die haben sich also dazu entschlossen, nicht teilzuhaben an der Weltgeschichte. Und dann wird es ein bisschen bitter, wenn denen dann vorgeworfen wird, dass sie nichts für die schwarzen Bewegungen getan haben, weil sie sich versteckt haben. Aber was bedeutet das? Dass sie allen hätten Waffen geben sollen und dass alle hätten umbringen sollen? Und solche Dinge werden nicht aufgeklärt. Es wird nur einfach so hingeschmissen, so wie, warum habt ihr nicht geholfen? Der größte Idiot, den es gibt in dem Film, der kommt rein, du weißt, es ist ein Idiot, er benimmt sich wie ein Idiot, er macht nur Quatsch die ganze Zeit, wird so eine Art Bösewicht da drin, aber er ist zu dumm, um ein guter Bösewicht zu sein, weil du weißt, okay, der wird irgendwann, wird er gleich beseitigt werden. Ausgerechnet der kriegt dann den Spruch, begrabt mich im Meer oder werft mich ins Meer, so wie unsere Vorfahren, die lieber sterben wollten, als in Gefangenschaft zu leben. Da hast du dann mal ein wirkliches Zitat, also wirklich, wo du sagen kannst, jetzt geht ihr ganz direkt drauf auf die Thematik. Und es ist dann ausgerechnet dieser Typ, der das sagt, dem du nichts abgenommen hast in dem ganzen Film, weil er wirklich nur Quatsch gemacht hat. Da hatte ich wirklich massive Probleme mit dieser Ebene gut zu verdauen. kombiniert mit der schlechten Synchronisation, kombiniert mit absolut keine Tiefe in den Charakter. Der Black Panther ist mir dermaßen egal. Ich hoffe, seine kleine Schwester in dem Film wird einfach die Reihe übernehmen. Die ist die einzige, wo ich sage, wow, die ist wirklich cool. Die hat so den Laborjob, die entwirft den heißen Technik-Scheiß. So. Ah, ja. Und das ist natürlich auch eine Rolle, die zitiert. Sowas kennt man ja, dass das dann immer so irgendwie die coolen Säue sind. Aber der Black Panther ist es jedenfalls nicht. Ja, und deswegen bin ich sehr gespannt, ob und wie die es schaffen, diese Filmreihe auf das Niveau zu heben, wie sie es in den meisten anderen Reihen geschafft haben. Und ich glaube, dass die letzten Szenen, auch diese Hidden Scenes dann im Abspann, die haben so ein bisschen gezeigt, wo die hingehen wollen damit. Und dann könnte das Ganze einen Sinn machen. Aber mehr will ich nicht sagen, weil es Spoiler wäre. Ja, Black Panther, hoch die Tassen. Wo wir gerade im Marvel-Universum umherirren, weil der auch letztes Jahr war, Spider-Man Homecoming geguckt? Yeah! Nein. Weil den fand ich habe nichts erwartet, habe irgendwie gedacht, das kann eigentlich nur Butze werden. Und ich fand den total gut. Ich habe richtig viel Spaß gehabt im Kino. Ach, du hast ihn sogar im Kino gesehen? Ja. Und dachte vorher so, ach nö, nicht schon wieder Spider-Man. Bin da eher aus Pflichtgefühl gegenüber dieser Marvel-Reihe reingerannt. Man muss ja. Und habe am Anfang auch gedacht, so, muss das so? Aber auch da wieder eine sehr niedliche Geschichte auf eine Art. Ich finde es, Hintergrund ist ja, dass der junge Spider-Man Teil der Avengers werden möchte, aber irgendwie Tony Stark und Co. ihn nicht so richtig ernst nehmen und so, ja, wir melden uns, ist okay. Und er da so ein bisschen hinterher rennt. Und das finde ich extrem, ja, authentisch ist fast ein bisschen beknackt, aber authentisch, also ich nehme ihm das so ab, irgendwie, wie er da versucht, der coole Superheld zu werden und irgendwie er auch so kleinere Dinge macht, die, glaube ich, ganz cool sind. Und von Happy kommt immer nur so, ja, wir melden uns. Ist okay. Ja. Halt's Maul. Genau. Ja. Ja, fand ich auch wahnsinnig gut gemacht. Diese ich persönlich habe ein Faible für diese werdenden Superhelden. Ich mag es, wenn was war das denn? Wenn Bale von Liam Neeson als Batman ausgebildet wird. So diese Trainingseinheiten und sowas. Das kriegt mich einfach immer. Und genauso cool fand ich es auch, dass dann halt der sehr junge Peter Parker, der ist 16 oder sowas, 15, 16 in dem Film, dass der dann halt in seiner Nachbarschaft einer Katze vom Baum hilft, weil er jetzt ein Superheld wird und sowas. Sowas mag ich halt einfach. Und natürlich dann aber auch mit diesem sehr ironischen Iron Man Humor. Das ist ja fast mehr ein Iron Man Film gewesen, weil Tony Stark ja die mitentscheidenden Momente hatte da drin. Der war tatsächlich wahnsinnig gut. Ich war auch völlig schockiert, als ich den hier mal gesehen hatte, dass der wirklich gut war, der Film. Und die haben aber auch eine schwere Last zu tragen gehabt, weil Tobey Maguire ist ja, gewesen, so ein, Spider-Man. Dann hat es den Typen dazwischen, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Andrew Garfield. Ja, diese coolen Spider-Man-Filme irgendwie, die auch schon mehr Richtung Teenager gingen. Und dann wiederum neu anzufangen, braucht ja auch eine ganze Menge. Und das haben sie für meine Begriffe sogar geschafft. Kann man gucken. Ja, sonst noch irgendein Highlight gehabt, Jungs? Wir können ja mal das Filmterritorium verlassen und uns ein bisschen auf ein paar Serien stürzen. Es gab ja auch einiges, was so im letzten Jahr bis in dieses Jahr hinein gelaufen ist. Teilweise zwei Staffeln, teilweise komplett neue Produkte. Wir haben vorhin ja schon kurz Stranger Things erwähnt, da gab es die zweite Staffel und ich habe die natürlich gesehen und im Gegensatz zur ersten Staffel habe ich da ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Das ging dann aber irgendwann, hat irgendwann auch einen ganz netten Fluss gehabt, wie ich fand. Bis auf eine Folge, die in meiner Ansicht nach komplett überflüssig gewesen ist. Die hat mich nur genervt. Ich glaube, es war die Folge 7. Ja, genau. Ganz, ganz schlimm. Es wirkt so, als wollten sie dann irgendwie einen Spin-off anteasern oder einen neuen Charakter, der reingebracht werden soll. Und die war einfach ganz schlimm. Ja, natürlich haben sie da auch, was sie schon während der ganzen Zeit in dieser Serie gemacht haben, auch ein Klischee bedient, vor allem ein Klischee der 80er Jahre und auch ein Filmklischee. Dieses, da jemand haut ab und muss dann dort erstmal sich selber finden, um dann wie gestärkt zurückzukommen. Aber das auf eine ganz furchtbar schlimme Art und Weise, wie ich finde. Also ich habe, glaube ich, noch nie so lange gebraucht, eine Folge zu gucken. Und ich fand, ich weiß schon gar nicht, wie der Charakter heißt, der Bruder von dem neuen Mädchen, auch das fand ich eine ganz, ganz schlimme Klischee-Rolle, die mich sehr, sehr genervt hat. Ach Gott, ja, richtig. Die ich genau, sehr auch sehr schlimm, die ich auch wirklich schlimm geschrieben fand. Ansonsten, Billy? Wie ist der Billy? Kann gut sein. Ich bin jetzt zu faul nachzugucken auf IMDb. Ich kann ja sagen, wie er bei True Blood heißt, der Charakter. Das habe ich nie gesehen, deswegen. Ich habe es versucht zu gucken, bin aber auch nicht reingekommen, habe es dann sein lassen. Aber zumindest hatte, ich glaube aber, das ist so, Stranger Things, so im Großen und Ganzen, fand ich es eine solide zweite Staffel. Da hat man schon viel Schlechteres gesehen und hat vor allen Dingen wirklich sehr, auch ein wenn man jetzt, also der Abschlussball in der Highschool hat einen auch ein paar sehr, sehr schöne Momente, so, wie ich finde. Ich fand, die zweite Staffel hat enorm unter der riesigen Fallhöhe gelitten, die die erste Staffel aufgemacht hat. Ich habe die erste Staffel ja wahrscheinlich nicht komplett an einem Tag gebinged, aber es war schon so, dass ich wissen wollte, wie es weitergeht und extrem schnell durch war und dann auch extrem schnell frustriert, weil hätte weitergehen können. Und ja, später zweite Staffel geht los und es hat mich erstmal nicht so richtig gefesselt. Es war so, ja, es ist ganz nett und irgendwie kann man auch zugucken, wie sie da dann irgendwie weitermachen. Aber ich hatte jetzt eigentlich durch die ganze zweite Staffel nicht so dieses unfassbare Bedürfnis, wissen zu wollen, wie es dann zu Ende geht oder wie es weitergeht. Es war ein bisschen schade. Ist sicherlich solide geworden, aber die erste Staffel war halt ziemlich großartig. Ja, bin ich ganz bei dir. Mich hat die auch nicht bekommen, wie gesagt, teilweise sogar genervt, diese siebte Folge. Der Tim hatte mir vorher geschrieben, dass es eine Folge gibt, an der er zerschellt ist quasi. Ja. Und ich, er wollte nicht sagen, was und wie. Und die fing an und dann fing dieses fürchterliche Makeover an, von wo man sich denkt, ja wirklich, genau, ihr müsst die jetzt schminken oder was, das gehört jetzt auch noch mit dazu. Ja. Das war dermaßen bescheuert, dass ich danach echt überlegen musste. Es waren danach ja nicht mehr so viele Folgen übrig, ne? Kamen ja nur noch so drei oder so danach. War das, ich glaube, 10 Folgen. War das nicht sogar die vorletzte Folge? War die nicht kürzer, die zweite Staffel? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Also wenn ich Wikipedia gerade richtig lese, müsste es 8 gewesen sein. Ja, ich glaube, die war verkürzt, die Staffel. Deswegen war ich, glaube ich, auch verwirrt, als es doch plötzlich vorbei war. Ich so, ich dachte, da kommt jetzt noch mehr was. Was aber gut war. Ich glaube, mehr Folgen hätte der Staffel nicht gut getan. Ja, ich fand so schon ein bisschen viel. Oder andersrum gesagt, die haben mit so viel vorgelegt, wie Sebastian es gerade sagte, dass die nicht genug Story-Elemente hatten, um eine zweite Staffel so grandios machen zu können. Ich bin mal gespannt, wie die damit weitermachen jetzt. Ich bin auch gespannt, wie die mit den Kids weitermachen, weil die spätestens bei der nächsten Staffel dürften die auch zu alt sein, um diese Rolle wieder spielen zu können. Wie damit, es geht direkt weiter. Ja, es soll ja auch nicht direkt weitergehen. Ich meine, gelesen zu haben, dass die nächste Staffel auch erst 2019 oder 2020 kommt und die Kinder auch entsprechend älter sein sollen. Okay. Also sollen tatsächlich 2-3 Jahre vergehen zwischen den. Da ist ja dann das Dustin, der Darsteller von Dustin hat ja diese, wie heißt das, dieses Syndrom, dass er immer kindlicher aussehen wird. Ist das richtig? Nee, der hat nur diese Krankheit, dieses was so ein Erbdingens, was die Zähne angeht, weswegen er vorne keine Zähne hat. Ach, das ist alles? Ich glaube, das war alles. Dann habe ich mal dann bin ich Fake News aufgesessen. Dann ziehe ich alles zurück. Gut. Dann hat er halt keine Zähne, aber wenn das alles ist, dann ist ja kein Problem. Gut, ich bin gespannt, wie sie das weiter durchziehen wollen, weil ich fand jetzt schon dieses, und sie kommen wieder zurück und es wird wieder passieren. Und das ist so ein bisschen Jurassic Park und sie versucht immer wieder Dinosaurier einzufangen und es wird nie funktionieren. Da warte ich halt drauf, dass die dann sich auch ein bisschen ausleiern da an ihrem Stoff. Habt ihr denn das deutsche Stranger Things, wenn man so möchte, um ein ganz hanebüchen dabei zu ziehen, Dark gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ich hätte mir Besseres vorstellen können, was ich mit meiner Zeit hätte tun können. So schlimm fand ich es nicht. Ich fand es eigentlich für eine deutsche Serie, die versucht, bei denen allen mal mitzuspielen, fand ich es eigentlich ganz gut gemacht. Ich fand es gut, dass mich mal wieder eine Serie intellektuell gefordert hat, weil man die ganzen Zeitebenen zusammenbringen musste. Und gerade am Anfang, als es noch nicht erklärt war, war es eine große Leistung, immer herauszufinden, in welcher Zeit man gerade wo ist, mit welchem Charakter, wer ist vor allem. Weil die ja zum Teil dann von 3-4 Leuten oder so gespielt wurden, die einzelnen Charaktere. Das fand ich gut. Ich fand die Atmosphäre der Serie wahnsinnig gut gelungen. Ich fand den Hauptdarsteller toll. Das ist ein toller Schauspieler. Der ist mir vorher noch nie irgendwie aufgefallen, aber ich gucke auch nicht so Teenie-Sachen. Ich fand das wirklich solides zu wenig. Ich fand, dass das recht gute Unterhaltung war. Brauche ich davon sofort eine zweite Staffel? War mir das Ende ein bisschen zu schwierig, ja. Aber ich fand es einen guten Aufschlag. Pause. Sebastian, sie auch überlegen muss, was du sagst. Ihr habt gerade haargenau gleich da gesessen und gleich geguckt. Was redet es? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da meinem eigenen Klischee aufgesessen bin, aber mir war das zu deutsch. Irgendwie, ohne dass ich es greifen könnte. Es war so, die Schauspieler waren irgendwie so bemüht, alles besonders deutlich darzustellen und besonders deutlich zu sagen. Ich fand die Musik irgendwie ein bisschen too much. Es war mir alles irgendwie, es wirkte alles wie der Versuch, es besonders gut kopieren zu wollen, obwohl sie eine eigene Story hatten, die eigentlich echt nicht schlecht war. Aber ich habe mich total an dem Schauspiel gerieben und ich weiß nicht, ob es aus mir kam oder aus dem Schauspiel. Es ist so ein bisschen, wenn du da reingehst und denkst, ja, das wird jetzt eine deutsche Serie, die versuchen es wie die Großen zu machen, das kann nur scheitern, ist vielleicht auch unfair, aber so genauso hat sich's angefühlt und irgendwie. Ich verstehe. Entschuldigung. Ich hatte das Gefühl nicht, nur um darauf mal kurz einzugehen, weil ich kurz vorher die lange Rezension in der New York Times gelesen hatte dazu, die gesagt haben, yay, jetzt haben wir endlich mal auch so ein Format aus Deutschland und die ziehen auch nach und die fanden es super. Und deswegen bin ich da mit so einem Gefühl reingegangen wie, hey, da, wenn man es so betrachtet wie, jetzt gibt es eine deutsche Serie und jetzt versuchen die es auch, bin ich mit einem Gefühl reingegangen, die haben es also hingekriegt und war dem Ganzen recht positiv gegenüber. Vielleicht konnte ich das deswegen anders sehen, aber das nur als Zwischeneinwurf. Tim, bitte. Ja, ich hatte den Trailer gesehen oder den Teaser-Trailer gesehen für Dark und dachte so, wow, das sieht echt spannend und interessant aus. Und dann habe ich die Serie gesehen und ich verstehe total, was Sebastian sagt, denn ja, auch das ist mein großer Kritikpunkt. Es ist sehr deutsch in der Art und Weise, wie dort geschauspielert wird. So die Art und Weise, wie Dialoge vorgetragen werden, wie es hier teilweise wie es geschrieben ist. Das ist so, ich weiß nicht, ich kann das auch gar nicht beschreiben, aber das ist was, das kenne ich einfach nur so aus deutschen Filmen und auch aus deutschen Serien. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, ich fand die Atmosphäre super in dieser Serie. Mir geht es genauso wie Laura, so hat so 3-4 Folgen gebraucht und dann war ich auch richtig drin und dann habe ich den Rest auch wirklich an einem Rutsch durchgeguckt. Denn das, was erzählt wurde und wie es erzählt wurde, letztendlich fand ich schon echt gut gemacht. Da war eine sehr, sehr schöne Geschichte drin. Aber ich will auch das gleiche Fazit wie Laura ziehen. Ich finde, es ist eine Serie, die sich lohnt zu gucken. Ich wünschte mir aber, es wäre ein bisschen, vielleicht ein kleines Ticken straffer erzählt und auch meinetwegen auch gerne mit einem ambivalenten Ende. Aber ich wünsche mir auch fast eigentlich, dass dort nichts weiter erzählt wird. Also, weiß ich nicht. Also, weil ich glaube, sonst, das kann nur daneben gehen. Oder aber es wird das gleiche Problem geben, was wir auch schon mit Stranger Things Staffel 2 sozusagen gehabt haben. Dass aufgrund des vielen Lobes, dass da jetzt irgendwas vielleicht kommt, was, dann dazu führt, dass man dann fast nur enttäuscht werden kann, weil es vielleicht dann banal wird. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine zweite Staffel, ob wir das wollen oder nicht. Ich würde es auch denken. Also dazu war der Erfolg zu groß Und ich finde es auch gut und richtig. Ist ja auch schön, wenn so ein bisschen Patriotismus steckt, oder ist vielleicht auch ein bisschen drin, wenn man mal merkt, dass ein einheimisches Produkt, was auch im Ausland gut ankommt, das kommt jetzt so häufig ja auch nicht vor. Zuletzt, es gibt ja diese Serie Deutschland 83, heißt sie, glaube ich, die ich nicht gesehen habe, die aber mit sehr viel Erfolg in den USA auch gelaufen ist. Ich meine auch, dass die einen Emmy gewonnen haben. Das ist eine RTL-Produktion, ne? Das kann gut sein, ja. Ich meine, das ist beim RTL, ja, und deswegen habe ich es nicht gesehen. Ich halt auch nicht. Prinzip, Gänse. Ja, genau. ich gucke auch eh kein Fernsehen, also kein lineares Fernsehen mehr. Das kommt noch um drei dazu. Aber ja, es war hervorragend produziert. Es gab so ein paar Sachen, die mich halt gestört haben. Wie erwähnt, halt auch diese Art und Weise, wie dort geschauspielert wird. Es ist genauso, wenn man eine französische Serie sieht, auch wenn man sie in der deutschen Synchro guckt, ich finde, die Franzosen haben eine Art und Weise, irgendwie zu spielen, was zu präsentieren, dass man irgendwie sieht, dass es was Französisches. Das ist halt, ist irgendwie sehr merkwürdig. Ich kann es auch nicht erklären, was es ist. Das ist genauso die deutsche Synchro auch. Die machen irgendwas, also irgendwelche Filter über diesen Stimmen drüber. Französische Synchros klingen irgendwie alle gleich von Art und Weise, wie der Sprachklang ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Es ist genauso wie bei italienischen Sachen. Auch da ist irgendwie so, dass irgendein Filter wird da verwendet bei der Synchro, dass das irgendwie den so einen Sprachklang gibt, dass man merkt, das ist eine italienische Serie, das ist eine französische Serie. Bei Dark hatte ich bisweilen das Gefühl, dass es wie ein Theaterstück inszeniert war. Durch die verschiedenen Ebenen auch, die im Prinzip ja durch die Enge, die immer gegeben wird, auch durch den Ort, um den es da geht, hatte schon fast wie so ein Kammerspiel sowas. Ja. Und deswegen hatte ich das so aufgefasst und deswegen hat es mich wahrscheinlich auch nicht so gestört. Aber das ist, trotzdem hast du völlig recht, das ist so. Weinberg ist da ja immer dann mein Gegenbeispiel, wo wir eigentlich schon mal eine gute internationale Serie hingelegt haben, die nur keiner gesehen hat. Weinberg ist eine wirklich gute Miniserie, 6 Folgen, 7 Folgen oder so. Sky-Produktion gewesen. Ich glaube, du hast sie schon mal empfohlen. Ich habe sie immer noch nicht gesehen. Ja, die, ich weiß nicht, ob Netflix oder Amazon die haben, aber falls, dann auf jeden Fall mal reingucken. Die ist auch ähnlich düster, nicht so, wie soll ich sagen, nicht so angelehnt an andere Sachen. Mhm. Auch mysteriös, aber man hat nicht direkt andere Bilder und andere Serien im Kopf. Die fand ich sehr, sehr gut gemacht. Wobei das Dark tatsächlich ja fast schon ein bisschen ungerechtfertigt vorgeworfen wird, finde ich, weil so richtig bedienen sie sich bei Stranger Things ja gar nicht. Also nein. Es wurde ja immer so ein bisschen als das deutsche Stranger Things gehypt und ich finde relativ wenig Anknüpfungspunkte so. Man kann es sich natürlich irgendwie konstruieren, es geht irgendwie um jüngere Menschen, es geht um ein Szenario, das ein bisschen in der Vergangenheit spielt, aber ja nu. Im Prinzip viel mehr Doctor Who. Wenn man so möchte, durch die Zeitreisen. Und auch die Zeitreise-Issues, weil das ist nicht ganz erklärbar, wie sie es da machen. Aber das geht jetzt zu sehr ins Detail. Ja, also eine Menge Sachen werden einfach offen gelassen. Also ist ja auch mal so ein zweischneidiges Schwert. Möchte man alles ins Detail erklärt wissen? Oder möchte man sie ein bisschen Mysterium erhalten? Und dann ich möchte so Zeitreisen erklärt haben bis zum bitteren Ende. Das Ding muss logisch sein. Ja. Also das Charaktertiefe, irgendwelche anderen Sachen können sie offen lassen, da kann ich mir alles bei denken. Aber wer sich rantraut, eine Zeitreise mit reinzunehmen, die müssen dann aber auch abliefern. Und die müssen es mir dann auch genau erklären. Ja. Aber das ist, wie gesagt, dann da bin ich dann Nerd genug, um zu sagen, Zeitreisen habe ich kein Pardon. Aber kann man aus diesem Gespräch nicht ein Plädoyer für erste Staffeln beziehungsweise hört einfach auf, wenn es am schönsten ist, ableiten? Weil das habe ich in letzter Zeit häufiger gedacht, dass eine Show eine unfassbar starke erste Staffel hatte und in letzter Zeit, meine ich jetzt die letzten 10 Jahre, ist also schon ein bisschen länger, und die zweite Staffel einfach nicht mehr so gut war und ich ganz oft das Gefühl hatte, die hatten eigentlich auch nur Futter für diese eine Staffel und dann war es ein Erfolg und dann war es so, wir müssen jetzt irgendwas erzählen, ja, lass uns mal was ausdenken, oh ja. Und mein akutes Gegenbeispiel ist eigentlich immer noch The Night Manager, was ich richtig stark fand, was eine Staffel ist und wo sie sich ja offensichtlich mit Händen und Füßen wehren, da jetzt irgendwie eine Fortsetzung draus zu machen und einfach sagen, nee, kein Bock, keine Schauspieler, keine Geschichte, Ende. Nee, können es ist ja auch ja, aber es ist ja auch eine Romanverfilmung. Ich nehme an, dass der Roman ist ja auch zu Ende erzählt. Ist ja, aber wohl, das stört sonst ja auch nicht. Das ist wohl wahr. Nein, das ist, stimmt schon. Also ich finde auch, also es ist die Studios und Produzenten sollen sich mehr trauen, einfach nur etwas in einer Staffel zu erzählen und das dann einfach gut sein zu lassen. Also anderes Beispiel ist End of the Effing World auch auf Netflix. Auch nur eine Staffel hat, es braucht auch nur diese eine Staffel. So. Das braucht die nicht. Ja, ich fand's gut, mir hat's gefallen. Also, ja. Ich bin aber auch sehr anglophil, was das angeht. Und ich mag diesen Erzählstil. Ich fand's so mittel. Ich glaube, dass einen das fangen kann. Das verstehe ich auch. Ich habe das tatsächlich auch ziemlich an einem Stück dann geguckt, weil ich darauf gewartet habe, dass es mich noch irgendwie kriegt. Weil zumindest bei Twitter ja gleich mehrere sagten, außer dir auch, Tim, guck das mal. Da war ich war krank und ich brauchte irgendwie jetzt Serien, die man so weggucken kann. Und das war dabei. Und mich hat das, wie gesagt, überhaupt nicht gekriegt, weil ich fand das unfassbaren Teenie-Quatsch. Mich hat es nicht bekommen, aber ich habe auch immer große Vorurteile gegen junge Menschen an sich. Ich verstehe sie nicht. In dem Moment, wo ich denen entwachsen war, habe ich keinen Berührungspunkt mehr mit denen gehabt. Alles unter 20 ist eine fremde Welt für mich. Und wenn es dann noch dazu kommt, dass zwei so kaputte Gestalten dabei sind, dass einer die ganze Zeit morden will, und was war ihr Problem noch gleich? Sie ist nur ausgerastet, ne? Syndrom halt. Sowas, richtig, dann kann ich mich noch schwerer mit denen irgendwie verbinden und deswegen habe ich da große Probleme gehabt irgendwie. Ich fand die aber ganz gut gemacht, also handwerklich fand ich die gut gemacht. So. Ich gebe ja zu, die Show hatte mich so ein bisschen, als es damit losging, dass er sie umbringen wollte und wir könnten ausreißen und er, ja, dann bringe ich sie halt morgen um. Das fand ich auf eine Art sehr charmant. Ja. Das ist lustig, ja. Je länger die Serie dauerte, desto mehr Probleme hatte ich damit, mich in irgendwen von denen reinzuversetzen. Und gerade sie ist halt auch so ein Typ, mit dem ich irgendwie noch nie was anfangen konnte, weil irgendwie, keine Ahnung warum eigentlich, aber es war echt so dieses Klischee-Teenie-Mädchen-Ding, das ich in meinem Leben irgendwo nie mitbekommen habe und ich bin zu alt dazu oder so. Was finde ich aber auch eine ganz gute Aussage ist von einem Mann in deinem Alter, dass du mit Teenie-Mädchen nicht so viel anfangen kannst. Auf vielen Ebenen ist das eigentlich eine gute Aussage. Ja, genau. Das ist. Soll ich kurz von True Blood erzählen? Nur für Sandra und Dominik. Mach das. Das war nämlich das, wo ich dann rangeraten bin als im Laufe dieser Gruppe. Das war eine ganz dumme Entscheidung. Das war wirklich eine der schlimmsten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe. Weil ich kam da jetzt gerade drauf, als Sebastian sagte, nach einer guten ersten Staffel auch mal Mut haben, irgendwie Schluss zu machen damit. Die hatten die nicht. Das ist wirklich grandioser Müll, diese Serie. Das Einzige, also kurz erklärt, sie versuchen, die Grundidee der Serie ist gut. Es gibt Vampire, sie sind out of the closet, dadurch, dass es jetzt ein Blutersatzprodukt gibt, True Blood eben, können sie sich den Menschen gegenüber outen und können sagen, hier, wir sind jetzt Teil der Gesellschaft, können versuchen, ein gemeinsames Gesellschaftsmodell zu finden, weil sie sich eben nicht mehr von den Männern ernähren müssen. So, Punkt. Eigentlich eine ganz gute Idee. Anna Paquin. Ich bin großer Fan von Rogue aus X-Men. Ich finde die toll. Ich finde, dass sie das super gespielt hat. Wird degradiert zu so einem kleinen Louisiana-Blondchen, was in ihrem Haus sitzt und einfach jedem schöne Augen macht, den sie sieht. Und alle finden sie auch völlig toll. Da laufen auch drei Frauen drumrum, die eigentlich auch noch ein bisschen mehr haben als sie, aber alle. Jeder Mann kommt nach Bonton, den kleinen Ort, und sagt, Suki Stackhouse, du und ich, wir werden heiraten. Was auch irgendwie sich nicht ganz trägt. Ja, sie hat immer wenig an, aber ist das alles? Irgendwie nicht. Es gibt diverse Vampire dann natürlich und dann geht's los, dass sie sich alle unsterblich in Suki verknallen. Sie entscheidet sich für den hässlichsten Typen von all denen Und dann entsteht so eine Romanze, wo ich, die ich wirklich nur mit 40 Fieber irgendwie durchstehen konnte, diese erste Staffel. Und auch da dachte ich, vielleicht erkenne ich jetzt noch irgendwas. Nein, ich erkannte nichts. Haben aber leider einen Cliffhanger gebracht, dass ein diktatorischer Vampirstaat hinter den Vampiren steckt, wo ich wieder völlig beködert war, weil das sind die Elemente, die mir gefallen. So wie bei Walking Dead, die versuchen eine Gesellschaft zu bauen aus dem Nichts heraus, sowas kriegt mich dann. So, total genialer Gedanke. Vampire kannst du nicht schocken. Wenn du die Maßregeln willst, musst du wirklich diktatorisch auftreten, weil du diese unsterblichen Typen sonst überhaupt nicht zu fassen kriegst. Also eigentlich wieder eine clevere Idee. Punkt um. Lacht mich aus dafür. Ich habe 7 Staffeln geguckt davon. Wie lange warst du krank? Nein, nein, das war danach gute Hotelunterhaltung. Es war halt so abends mal eine Folge gesehen davon. Und ich dachte, ihr seid immer so knapp dran, eine gute Serie zu sein. Ihr, aber immer so, dann auch weit genug entfernt davon. Wirklich auch belanglos. Ein Schandfleck, würde ich sagen, im amerikanischen Seriengenre. Was allerdings schockierend ist. Ich weiß nicht genau, wann Mitte der 2000er das Ding angefangen wurde zu drehen. Das ist Trump-Amerika. Das ist 2008. 2008, ja. Aber das ist wirklich das, was mich zum Teil wirklich kalt erwischt hat, weil es im Wahlkampf von Trump mich das erste Mal so oder mir so bewusst wurde, wie da auch Mindsetting ist in Amerika, wird da dermaßen klar porträtiert. Halt dann nicht als rassistisch, sondern gegenüber den Vampiren halt. Im Sinne von, man wird ja wohl noch sagen dürfen. Das ist wirklich genau das, was wir heute sehen. Und da, muss ich sagen, waren sie böse Propheten oder haben da halt schon Amerika gezeigt, was mir nur nicht bewusst war. Dafür hat es sich gelohnt. Und ansonsten überhaupt nicht. Gar nicht. 7 Staffeln, Laura. 7 Staffeln. 7 Staffeln. 7 Staffeln. Du hast alle 7 geguckt. Ich habe alle 7 geguckt, weil ich dachte, ihr kriegt da noch irgendwas raus, was irgendwie sinnvoll wird. Dominik hatte das ja zusammengefasst. Das dachte ich bei Walking Dead 2 Staffeln lang, das hat gereicht. Ja, aber Walking Dead hat eine andere Flughöhe. Das ist, bei True Blood ist es wirklich recht plump. Es ist entweder Gewalt oder es ist Sex. Es ist eigentlich nichts anderes. Also wie Game of Thrones. Ich schmeiße gleich mal Rotweinglas durch die Gegend. Bitte nicht, das ist deine Wohnung, das ist eine hässliche Flecken, die du nicht rauskriegst. Da hast du recht, aber dann ein guter Grund, mal wieder zu streichen. Game of Thrones und True Blood in einem Satz nur zu nennen, ist eigentlich fatal. Weil es wirklich dermaßen billige Unterhaltung ist, dass sie, wie gesagt, sie haben gesagt, Anna Paquin ist die, die jedem das Herz klaut. Sie finden auch, irgendwann müssen sie Erklärungen dafür finden, weil es wirklich nicht mehr, wirklich überhaupt nicht mehr erklärbar ist. Die sind schlecht, die Erklärungen. Sie haben sich in Nebendarstellern teilweise bessere Darsteller gesetzt in den Hauptrollen, was immer ein bisschen knifflig wird dann. Und von der Story her, ja Gott, ich hatte im Studium Seminare zu Vampiren. Und ich mag den Mythos Vampir, wo es herkommt, dass Menschen daran glauben, dass es Wiedergänger gibt und all das. Das wird dermaßen verballhornt da drin, dass es ja wirklich kaum auszuhalten ist. Aber es gibt dann immer mal so Gesellschaftskonzepte, wo man denkt, ah, interessant, die werden dann auch gestürzt. Ja, aber irgendwie bin ich dabei geblieben, weil ich dachte, du kannst jetzt nicht sagen, das ist wirklich der blödeste Mist, den du jemals gesehen hast und dann aufhören und dann gibt es eine 5. Staffel und die ist plötzlich gut. Da hatte ich irgendwie so einen Ehrgeiz da. Also, ich kann euch sagen, lasst es bleiben. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ist True Blood nicht auch von Alan Bell? Weißt du das? Von was? Von Alan Bell, der Alan Bell? Meines Erachtens auch 6 Feet Under gemacht hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Idee Alan Bell steht bei Wikipedia. Ja, Idee. Idee, da sitzt ein Mädchen in einem Haus und dann kommt ein Vampir. Dann, wenn das die Idee war, dann könnte das eine gleiche Schnittmenge haben. Aber 6 Feet Under, die mich so fantastisch unterhalten hat, die Serie. Ich habe mich immer noch nicht getraut, die letzten beiden Staffeln zu gucken. Kann ich verstehen. Also, aber das ist eine Serie, die einen unterhält, die Witz hat, die Intelligenz fordert auch von den 7 Staffeln, Laura. 7 Staffeln? Was? Wo hast du die geguckt? Ja. Ich weiß, ich habe die geguckt und ich kann euch allen sagen, ich habe das für die Menschheit getan. ich fürs Team quasi. Ich muss sagen, deswegen sitze ich jetzt auch hier in Therapie. Also. Ja, also ich meine, wenn man sich die alle mal nackt angucken will, dann kann man das googeln und damit hat sich das. Lohnt sich in den meisten Fällen auch nicht so, wie man vielleicht denkt. Nur da gibt es tatsächlich, nee, nicht mal die Art, wie die sterben, ist cool. Wenn ein Vampir gefehlt wird, explodiert der bei True Blood. Ja. Okay. Ja, auch selbst das ist Trash. Ich werde also irgendwie dann, gar noch was Heroisches draus also machen. Also Blut- und Fleischbrocken überall, oder? Ja, ja, es ist völlig Splatter. Alle haben dann immer überall Vampir im Gesicht. Hm. Wollte doch jeder von uns schon mal. Nicht unbedingt. Naja, genau, das war ein Negativerlebnis. Aber um Alexander Skarsgård noch eine Möglichkeit zu geben, können wir jetzt kurz über Mute sprechen, ja, weil ihr sonst auch alle meine Filme schon besprochen habt. Hm. Tim, wie fandest du den denn? Hast du ihn gesehen, Sebastian? Nein. Nein, okay. Also, Mute. Kurz für unsere Zuhörer. Ein Film von Duncan Jones, vorher aufmerksam geworden in der Filmwelt durch Moon, mit einem wirklich sehr fantastischen Sam Rockwell. Danach hat er gemacht Source Code mit Jack Gyllenhaal. Ich weiß nicht, ob noch was... der Warcraft-Film ist, glaube ich, auch von ihm. Ach, warte. Und jetzt halt Mute. Mute ist, glaube ich, auch eine Romanverfilmung, wenn ich mich nicht irre. Spielt in einem futuristischen Berlin. Und der Hauptdarsteller oder die Hauptfigur ist aufgrund eines Unfalls als kleiner Junge stumm. Und ja, das ist so die Prämisse von Mute. Deswegen heißt er nur auch Mute, weil er halt nicht reden kann. Und er ist, in, ja, ich weiß nicht, schon in einer Beziehung mit einer Frau, die so einen arabisch klingenden Namen hat, der mir gar nicht einfällt oder über die Lippen kommen mag. Nadira. Nadira ist, meine ich, Inderin. Inderin, das ja, die, stimmt, die Mutter ist einmal kurz zu sehen, das könnte durchaus auch indisch gewesen sein, ja. Er kennt in unserem Nachtclub und eines Tages verschwindet Nadira und ja, er macht sich quasi auf die Suche dahin, wo sie verschwunden ist und dringt aber immer tiefer in das Berliner Nachtleben der Zukunft ein und stößt auf jede Menge Gewalt. Kann man das so sagen, als kurze Einleitung? Ja, und wie hat er mir gefallen? Ich fand ihn optisch größtenteils sehr, sehr schön. Es gab Ecken, wo man gesehen hat, dass es da dann ein bisschen an den entsprechenden Geldern gemangelt hat, wo es offensichtlich CGI gewesen ist. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Geld ihnen zur Verfügung stand. Ich glaube, die haben schon sehr viel rausgeholt. Lauer kann das wahrscheinlich besser beurteilen als ich, dadurch, dass sie in Berlin wohnt. Ich finde aber, dass ein bisschen was man erkennen hat, gesehen hat, kommt man immer ganz gut immer wieder ein bisschen so wiedererkennen, dass das so bei Berliner Ecken sind, so, oder Berlin sein soll. So diese Berliner Straßenbahnunterführung und so, fand ich, das hat schon sehr stark an Berlin erinnert. Ich fand ihn sehr lang. Der ist irgendwie etwa 2 Stunden lang. Ich glaube, den Film hätte man eher beenden müssen. Mute oder Bored, ist die Frage. Ja. Ich habe Gelangweilt hat er mich nicht. Nee. Aber er hat auch nicht so richtig mitgerissen. Ich wollte schon noch wissen am Ende, wo es halt irgendwie hinkommt und wie er endet. Neben Alexander Skarsgård in der Titelrolle haben noch Paul Rudd mitgespielt, den man aus Ant-Man kennen könnte. Aus allen anderen tollen Sachen. Ja. Und Justin Theroux, den ich jetzt gar nicht wiedererkannt habe, ja, der in der fantastischen Serie The Leftovers der Hauptdarsteller ist. Was ich interessant fand, zum einen, es scheint eine Verknüpfung zu geben, dieses Film ist mit Moon. Man sieht schon deutlich im Hintergrund im Fernseher eine Gerichtsverhandlung, wo halt der Sam Rockwell-Charakter aus Moon halt auftaucht. Also scheint alles in dieser Welt zu spielen. Mir sind ein paar diverse Zitate aufgefallen. Am Ende eine sehr, sehr schöne nicht zu viel erzählen. Widmung an den Vater von Duncan Jones, David Jones, uns allen besser bekannt als David Bowie. Und wo dann doch nochmal bei mir ein paar Tränchen geflossen sind, weil auch der Tod von David Bowie einer der vielen brünetten Tode war, die mich auch sehr, sehr getroffen haben. Aber ja, ich bin mal, um zurück um Film zu kommen, ich bin mir nicht so ganz sicher, was konkret er uns mit diesem Film sagen will. Oder ja, was uns die Vorlage sagen will. So. Ja. Ja, also wenn ich da einsteigen darf, das ist wieder genau der gleiche Fall bei mir. Wenn die mir so ein Zukunfts-Berlin geben, dann müssen die mir ein paar mehr Häppchen geben. Warum es offensichtlich zum Beispiel, weil, um das kurz zu erklären, auch wenn wir jetzt in einer hochtechnologisierten Welt sind, entscheidet sich der Hauptdarsteller, der Hauptcharakter wegen seines Glaubens, er ist Amish, gegen die Technologie. Wie er es erklärt, seine Familie hat sich dagegen entschieden, weil sie der Technik nicht folgen wollen. Seine Freundin schenkt ihm das älteste Handy, was sie gefunden hat, damit er irgendeine Form von Kommunikation mit ihr hat. Und das, der sitzt irgendwo am Kotti rum oder so, in so einem Café, und scheinbar ist es in Berlin dieser Zeit völlig normal, dass Amish-People da rumlaufen, dass der Kellner sofort sagt, ah, bist ein ganz strenger oder so, hat er, glaube ich, gesagt. Ja. Und er wundert sich selbst und malt Fragezeichen auf seinen Blog oder sowas, weil er sagt, ja, du hast dich sofort vom Fernseher weggedreht, ich mach den auch direkt aus. Also das scheint offenbar ein völlig normales Ding zu sein. Überhaupt das politische Gefilde wird uns nicht erklärt, warum es wiederum eine Art amerikanische Besatzung gibt, von der Paul Rudd ja auch fliehen möchte. Der will ja desertieren, im Prinzip. Das ist der Antrieb von Paul Rudds Charakter in dem Film. Wohnt in so einer Grunewald-Villa irgendwie, die auch nicht weiter erklärt wird, wo die jetzt herkam. Aber es wirkt wirklich wie so eine alte Besatzung. Der hat sich ein schönes Haus genommen da, weil sein Leben das nicht wiedergibt, dass der sich so ein Haus normalerweise leisten könnte. Das haben die überhaupt nicht erklärt. Und das ist dann auch wirklich zu wenig, muss ich sagen, weil wir alle nur damit leben müssen, dass Berlin aufgeteilt ist und dass es eine Besatzungsmacht gibt. Es wird an mehreren Stellen Witz über die Politik Deutschlands gemacht. Deswegen rennen die auch immer in alle anderen Länder oder sowas. Ne? So, also es muss wieder so eine Art Krieg gegeben haben dann. Das fand ich halt ein bisschen schade, dass die da, weil das wesentlich spannender war als die Story. Dass der Typ da seine Freundin sucht, ist so ein bisschen, ja. Wie Berlin dargestellt wird, war ein bisschen plump, muss ich sagen, aus der Berliner Sicht. Weil du siehst einmal das Brandenburger Tor, das inzwischen komplett umbaut ist, irgendwie, mit so Hochhäusern. Hast daneben aber einen Tiergarten dann direkt, der atmosphärisch zwar gut gefangen war, aber es macht überhaupt keinen Sinn, dass dieser Platz da noch frei ist. Wir sind auch viel zu schnell, das soll, glaube ich, das Jahr 2052 sein oder so. Und du bist schon wieder völlig in diesem Blade Runner-Ding, dass alles runtergekommen ist, alles ist vermoddert und verlottert, um von jetzt 2018 auf den Stand zu kommen, dauert es viel zu lange, als dass das dann schon wieder runtergekommen sein könnte. Ne? Das passt also auch nicht ganz. Vielleicht hat Netflix auch einfach nur eine falsche Zahl draufgeschrieben. Wissen wir jetzt nicht. Ja, und ansonsten, es war gut gespielt. Also, das ist, ich würde, glaube ich, mich nicht casten lassen, nie casten lassen neben Paul Rudd. Weil Paul Rudd ist der gut seine Sache sehr gut machen wird in so einem Film, und du bist dann der Typ, der daneben steht. Deswegen würde ich, glaube ich, immer vermeiden, mit Paul Rudd einen Film zu drehen. Wobei ich einwerfen möchte, dass Justin Theroux das fantastisch gemacht hat. Genau. Ich fand Justin Theroux auch hervorragend in seiner Rolle. Genau, und damit haben wir es dann auch schon gefunden. Skarsgård hätte das vielleicht lieber sein lassen sollen, weil er ist nicht Mime genug, um so einen gemuteten Darsteller dann spielen zu können. Dafür war es für mich immer nur ein Blick. Da war nicht viel mehr dahinter. So. Es war nur wehleidig gucken oder zornig gucken. Genau. Und viel Luft anhalten, weil der immer seine Tauchschnittchen da macht. Ja. Und das war auch alles. Ja, die haben den wahrscheinlich nur für den Pool gecastet. Aber dann haben sie damit den Zweck erfüllt. Aber ich weiß nicht, ob der den so trägt als Hauptdarsteller, den Film. Die Tina hatte gefragt, ob man den gucken sollte. Und der habe ich sehr bewusst geschrieben, zu einem Glacier Wein kann man sich den mal antun. wenn man jetzt nicht den Film des Jahrhunderts erwartet, unterhalten hat er mich, mehr ist es auch nicht. Ja. Aber es ist spannend, weil du auch Blade Runner erwähnt hast. Also so ein bisschen Blade Runner-Feeling war irgendwie auch mit dabei. Fand ich durchaus so von der Optik her. Und ich stimme auch zu, also es wäre vielleicht irgendwie sinnvoll zu schreiben, wie so irgendwann in der Zukunft oder irgendwie sowas, anstatt irgendwie da so eine konkrete Zahl drunter zu schreiben. Das ist dann irgendwie so ein bisschen so. Es ist aber immer problematisch, egal was du halt nimmst, weil sonst musst du eigentlich immer von irgendeiner alternativen Zeitlinie ausgehen. Und dann ist es auch Quatsch, eine Zahl runter zu schreiben, weil die dann für uns keine Bedeutung hat, weil wir das nicht von unserem eigenen Leben und unserer eigenen Geschichte abstrahieren können, weil es dann eh was komplett Fiktives ist. Ja. Ja, aber gut, dann haben wir ja tatsächlich heute mit Blade Runner ein kleines Leitmotiv gehabt, ne? Irgendwie schon, ja. Ja, ist ja auch schön. Aber ich nehme das auf jeden Fall mit als Tipp, dass ich mir dann 2049 Filme angucken werde, wenn der anders funktioniert als der erste. Und genau, danke für den Tipp. Ja, den werde ich mir auf alle Fälle dann auch nochmal anschauen, weil ich das ja auch von mehr Leuten gehört habe, die alle sagen, dass der durchaus gut und sehenswert ist. Und du musst Wonder Woman gucken, Laura. Bitte? Was? Wenn ihr es gerade von Mute hattet, will ich Moon gucken? Okay. Ja, warum nicht? Wir gucken alles, Sebastian. Okay. Warum bei dem jetzt Stopp machen? Ich könnte True Blood gucken, 7 Staffeln lang. Nee, das habe ich schon für uns alle getan. Ich finde, man kann Moon gut gucken. Ich muss aber sagen, ich habe eine kleine Schwäche für Sam Rockwell. Der greift auch nicht immer in das richtige Glas, aber wenn er es tut, dann taucht er gar ganz tief hinein. Allein für ihn, finde ich, lohnt sich schon, Moon anzugucken. Das ist auch ein... Ich glaube, man kommt relativ schnell darauf hin, worauf es hinauslaufen wird. Aber das ist schon, dafür, dass es eigentlich auch ein Kammerspiel ist, er in seiner Mondstation da, das ist echt gut inszeniert. Es ist immer eine große Kunst, einen Film zu drehen, der eigentlich nur an einem Ort spielt, und dann daraus was zu machen, was man sich 90 Minuten lang angucken möchte, ohne dass es einem langweilig wird, oder dass man aufschalten möchte. Oder etwas zu drehen, wo wenig gesprochen wird, das ist auch mal sehr, sehr, sehr schwierig. Also von daher, ich finde, Moon kann man sehr gut gucken. Das lohnt sich schon. Genau. Gehe ich mit. Ich freue mich natürlich auch drauf, wenn ihr Black Panther guckt, weil ihr mich vielleicht völlig umstimmen werdet und sagen werdet, was hast du denn genommen an dem Abend, dass du sowas gesehen hast. Genau, dann reden wir uns alle bald wieder, wenn wir das alles aufgeholt haben. Habt ihr noch bedeutungsschwere letzte Worte für diese Folge? Schweigen im Walde. Schweigen im Walde. Dann haben wir uns leer gequasselt. Ja, so sieht's aus. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Reden, lieber Sebastian, liebe Laura. Wir müssen das jetzt wieder öfters tun. Genau, das werden wir auch tun. Und auch gerne dann wieder mit Jürgen. Ja, ole. Den holen wir wieder mit rein. Tschüss, Zuhörer. Tschüss. Tschüss.